Ich sitze im Traume oft vor einer Hütte und wiege ein Gewehr auf meinen Knien im Traum. Und links und rechts von meiner Hütte sehe ich Menschen hin und her marschieren, eilig, keine Pause, ostwärts, westwärts, immer zu. Mal sind die einen schneller, mal die anderen. Junge, alte, mit einem Bein, mit einem Arm, manche schon ohne Kopf, aber vorwärts mit Musik. Das geht, ist laut, ganz junge, richtig wissend sehen sie drein. Sie lassen einem nicht mal Zeit zu fragen, wohin geht's und so. Das ist Geschichte, sag ich mir dann halt, das ist Geschichte. Die haben das raus, da gibt's keine Fragen, da ist alles klar. Ich höre dann immer was von Soziologie. Ein anderer sagt, dass man den Kindern gegenüber nicht die Hände in den Schoß. Der dritte singt dann die Ballade von der Solidarität. Nur frage ich euch, was ist das bloß? Man kann zusammen diesen Schnaps und jenes Bierchen trinken. Man kann zusammen zur Beerdigung gehen. Man kann zusammen sehr von weitem schöne Grüße winken. Das alles kann man, macht man. Doch wenn wir weitersehen, wenn es dann losgeht, wenn es, sagen wir, knallt, wer steht dann hinter dir? Dreh dich doch um. Wer steht dann neben dir? Wenn's gut geht, zwei oder drei, wenn's hochkommt, vier, manchmal nur einer, wenn's schief geht, keiner. Sie haben alle dann mit sich so viel zu tun. Zur rechten Zeit, am rechten Ort, das rechte Flugzeug zu besteigen. Und während sie es noch besteigen, sagt schon ein neuer Mann, wir bauen eine bessere Zukunft, worauf der Gegner sich verlassen kann. Ich sitze im Traume oft vor einer Hütte und wiege ein Gewehr auf meinen Knien und sage mir, was du da machst, was du da denkst, das ist nicht recht. Wenn alle sowas träumen würden, nicht? Ein Trupp kommt auf mich zu im Traum und einer ruft Parole. Ich sage Frieden, Freunde. Sie legen an und zielen und dann werde ich wach und stelle fest, ich liege ganz gemütlich auf meiner Schlafstatt im fünften Stock. Sozialer Wohnungsbau. Der Tag beginnt, die Sonne scheint und neben mir liegt meine Frau. Wenn ich am Nachmittag dann mit Bekannten sitze und erzähle so meinen Traum als Gegenleistung für die neuesten Witze, fangen alle an zu lachen. Ich sage, nein, wirklich, ich sitze auf dem Traum vor einer Hütte, ohrenbetäubendes Gelächter. Und wiege ein Gewehr auf meinen Knien. Alles lacht und ausgerechnet du und dein Gewehr. Alles lacht noch mehr. Ich sage, nein, nein, ein Trupp kommt auf mich zu. Ein Trupp. Ein Trupp kommt auf mich zu. Ja doch, sage ich, ein Trupp kommt auf mich zu. Und einer ruft, Parole, sie kriegen sich nicht ein vor Lachen. Ich sage, Frieden, Freunde, sie legen an und zielen. Und dann werde ich wach und die Bekannten prusten, feixen, trinken und setzen mir dann alles auseinander. Ich höre dann immer was von Soziologie. Ein anderer sagt mir, dass man doch den Kindern gegenüber nicht die Hände in den Schoß. Der dritte singt mir die Ballade von der Solidarität. Nur frage ich euch, was ist das bloß? Gewiss, die Menschen rücken dann schon mal zusammen, denn alle merken plötzlich, dass sie nur aus Fleisch und Blut. Sie schwimmen durch ein Meer von Flammen. Wo bleibt denn da das Höhere, das Gedankengut, wenn es so weit ist, wenn es, sagen wir, bergab geht? Wer steht dann hinter dir? Dreh dich doch um. Wer steht dann neben dir? Wenn's gut geht, zwei oder drei, wenn's hochkommt, vier, manchmal nur einer, wenn's schief geht, keiner. Sie haben alle dann mit sich so viel zu tun. Zur rechten Zeit, am rechten Ort, zu überleben. Drum sollte man zur rechten Zeit den Menschen linke Träume geben.